SWR 2 Hörspiel. Drei Uhr fünf. Soeben wurde auf der Place Vingt-Mille die Leiche eines jungen Mädchens aufgefunden. Place Vingt-Mille. Drei Uhr fünf. Soeben wurde auf der Place Vingt-Mille die Leiche eines jungen Mädchens aufgefunden. Wo ist das Mädchen? Ah, Sie sind da, Lognon. Ist ja mein Revier. Hat man Sie angerufen? Ja, ich war noch am Quai. Vor 10 Minuten haben die Mauerbrecher gestanden. Nach 15 Stunden Verhör. Ist sie tot? Ja. Wer ist sie? Tja, wissen wir noch nicht. Sie hat keine Papiere bei sich. Auch keine Handtasche? Nein. Und nur einen Schuh? Den anderen hat man nicht gefunden. Hatte sie keinen Mantel an? Nur das dünne Abendkleid. Sie ist wahrscheinlich nicht hier ermordet worden. Janvier? Chef? Da drüben haben ein paar Bars noch offen. Ruf den Erkennungsdienst an. Sie sollen auch Fotografen mitbringen. Nach einem Arzt ist schon geschickt. Ja, da scheint er zu kommen. Und wer sind die Leute, die die Leiche zuerst gesehen haben? Bitte hier, Herr Kommissar. Wir haben auch unseren Namen und unsere Adresse schon angegeben. Dem anderen Kommissar dort. Nur Inspektor. Wie spät war es, als Sie die Leiche entdeckten? Wir sind um 3 aus dem Kabarett. Um 3:05. Als du die Garderobe holtest, habe ich auf meine Armbanduhr gesehen. Das ist ja gar nicht so wichtig. Wir waren jedenfalls 3 oder 4 Minuten später hier. Ja, und wie wir dann um den Platz herumgingen, haben wir noch furchtbar gelacht. Ja, da sah ich einen hellen Fleck auf dem Gehsteig. Wo ist der... Moment bitte, lassen Sie mich durch. Ah, Herr Doktor, Sie müssen sie bitte genauso liegen lassen, bis die Fotografen kommen. Sie ist bestimmt tot. Habe ich dem Arzt schon gesagt. Sie sahen also einen hellen Fleck und gingen hin. War sie da schon tot? Ja, ich nehme an. Sie bewegte sich nicht mehr. Haben Sie sie nicht angefasst? Ich bin hier geblieben und... Meine Frau hat inzwischen die Polizei benachrichtigt. An der Ecke des Boulevard de Clichy ist ja ein Melder für das Überfallkommando. Der Erkennungsdienst wird gleich da sein. Na, Doktor, was ist die Todesursache? Ein Schädelbruch. Sie ist mit einem schweren Gegenstand, einem Hammer, einem Schraubenschlüssel, einem Stück Bleirohr, was weiß ich, auf den Kopf geschlagen worden. Vorher hat man sie geschlagen, das Gesicht ist geschwollen. Eigentlich ist sie nämlich sehr hübsch. Sehr. Können Sie sagen, wann sie ungefähr ermordet worden ist? Nach meiner Meinung zwischen 2 und 3 Uhr. Aber das kann erst die Autopsie genau feststellen. Der Erkennungsdienstchef. Sag Ihnen, Sie sollen von allen Seiten fotografieren und gute Fotos noch für die Morgenzeitung an die Redaktion schicken, damit sich die Angehörigen melden können. Lognon, kommen Sie noch mal bitte. Ja. Haben Sie eine Idee? Sie wissen doch, dass ich nie Ideen habe. Ich bin nur ein bescheidener Revierinspektor. Haben Sie das Mädchen jemals gesehen? Noch nie. Ich kenne doch fast alle hier, von der Place Pigalle bis zur Place Blanche und weiter rauf. Also kein Animiermädchen? Was Sie meinen, wegen des billigen Abendkleids und dem silbernen Stöckelschuh? Glaub nicht. Oder wenn, dann nur eine, die das gelegentlich macht. Ich werde Sie noch brauchen, Lognon. Sie sagen das, um mir eine Freude zu machen? Gesundheit. Dankeschön. Wenn sich der Kedis auf Hefe mit dem Fall befasst, dann geht er mich nichts mehr an. Bin's gewohnt. Sie brauchen mir nur Ihre Befehle zu geben, ich werde mein Bestes tun. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man jetzt gleich die Portiers der Nachtlokale verhören würde. Schön, dann werde ich das tun. Nun denkt er wieder, Sie schicken ihn absichtlich weg. Der Pechvogel. Erkennungsdienst ist fertig, Chef. Dann schafft die Leiche fort, zur Autopsie. Nun, Doktor, schon untersucht? Flüchtig. Wie alt schätzen Sie sie? Zwischen 19 und 22. Gesund, aber unterernährt. Ein Animiermädchen? Sie meinen ein Mädchen, das mit den Gästen schläft? Naja, mehr oder weniger. Nun, dann muss ich antworten, nein. Wieso sagen Sie das so kategorisch? Weil das Mädchen mit niemand geschlafen hat. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ich warte mit Janvier draußen. Wie lange wird's dauern? Jetzt ist es 4, eine knappe Stunde. Wollen Sie eine Analyse des Mageninhalts? Ah ja, das wäre mir lieb, man weiß ja nie. Wer sie wohl sein mag. Ein Abendkleid zieht man doch nur an, wenn man ins Theater, in bestimmte Nachtlokale oder zu einer Gesellschaft geht. Ob sie auf einer Hochzeit war? Ja, das ist auch eine Gelegenheit, zu der man sich fein anzieht. Es wird ein komplizierter Fall. Wir müssen das Mädchen ganz genau kennenlernen. Aber wie? Würde es dir was ausmachen, mal ihre Kleidungsstücke zu holen? Wollen Sie das wirklich? Graust es dich? Nein, nein. Ist Dr. Paul bald fertig? Ich weiß nicht. Ich habe lieber nicht hingesehen. Ist das alles, was du da hast? Mhm. Gib mir das Kleid und schreib auf. Blau, verblichen, oft gewaschen. Ja. Mhm. Kannst du das lesen? Salon Irène, Rue de Douai 35. Ja. Das ist dicht an der Place Ventimille. Bei den Strümpfen ist einer unten am Fuß feucht. Feucht. Einer am Knie kaputt. Schlüpfer, Büstenhalter, Sturmfaltergürtel. Mhm. Ist das alles, was sie auf dem Leib hatte? Ja. Der Schuh stammt aus der Rue Notre-Dame de Lorette, ist alles dasselbe Viertel. Wenn Dr. Paul nicht so sicher wäre, würde alles auf ein Animiermädchen passen. Vielleicht wird Lognon etwas entdecken. Das möchte ich bezweifeln. Meine Herren, viel habe ich nicht gefunden. Todesursache stimmt, wie sie der Kollege auf der Place Ventimille festgestellt hat. Sie hat versucht, sich an jemanden festzuhalten. Unter ihren Nägeln habe ich dunkle Wollfasern gefunden, wie vom Mantel eines Mannes. Es hat also ein Kampf stattgefunden. Meine Meinung, bevor man sie mit dem schweren Gegenstand schlug, der den Schädelbruch bewirkte, hat man sie kräftig geohrfeigt. Wahrscheinlich ist sie dabei in die Knie gegangen, hat sich angeklammert und erst dann hat der Kerl sich entschlossen, sie kalt zu machen. Sie ist also nicht von hinten überfallen worden? Bestimmt nicht. Dann war es also kein Straßenräuber? Ich glaube, nein. Haben Sie an Ihrem Mageninhalt etwas? Ja, auch durch Blutanalyse. Ich werde Sie enttäuschen. Sie war zumindest dreiviertel betrunken. Wissen Sie das genau? Ich rechne Ihnen bis morgen den genauen Prozentsatz aus. Aber ich weiß es schon. Gegessen hat sie 6 oder 8 Stunden vor ihrem Tode zuletzt. Und wann ist sie gestorben? Etwa um 2 Uhr morgens. Eher etwas früher als später. Dann hätte sie also um 6 oder 7 zum letzten Mal gegessen. Aber getrunken hat sie später noch. Hm. Es ist unwahrscheinlich, dass die Leiche länger als eine Viertelstunde auf der Place Ventimille liegen konnte, ehe sie entdeckt wurde. Also sind mindestens 3/4 Stunden vergangen zwischen dem Mord und dem Augenblick, als man sie auf den Platz legte. Hm. Hatte sie Schmuck an? Keinen Schund, aber auch nichts Wertvolles. Hier diese Ohrringe mit den kleinen Rubinen und den Ring mit einem etwas größeren Rubin. Und haben Sie die Hände untersucht, Ihre Spezialität? Ja, keine Berufsdeformationen. Sie scheint etwas Hausarbeit gemacht zu haben. Stenotypistin oder Schneiderin ist sie keinesfalls gewesen. Vor 3 oder 4 Jahren hat ein zweitklassiger Chirurg ihren Blinddarm operiert. Danke, Doktor. Danke, Janvier. Janvier, ich will dich morgen nicht vor 12 im Büro sehen. Du bist jetzt 30 Stunden auf dem Bein. Und Sie, Chef? Ich gehe jetzt auch schlafen, fürs Erste. Du kommst aber spät. Wie viel Uhr ist es? Ich weiß nicht. Wohl schon nach 5. Bist du mit den Mauerbrechern fertig geworden? Ja, aber ich habe schon was Neues. Hast du Hunger? Ja. Nein. Dann leg dich schnell schlafen. Und möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Oh ja, danke. 5:30, hörst du das Mädchen vom Milchhändler? Ich möchte wissen, bei welchen Gelegenheiten ein junges Mädchen unbedingt ein Abendkleid anzieht. Oh, vielleicht ist das gar nicht so besonders. Wieso? Warte, ich komme mit in die Küche. Ach, ein Mann zieht bestimmt nicht ohne Grund den Frack oder Smoking an. Aber als ich 13 war, habe ich oft stundenlang genäht und geschnipselt, um mir ein Abendkleid passend zu machen, das Mutter abgelegt hatte. Und einmal abends, als meine Eltern aus waren, bin ich dann in dem Kleid und in den Schuhen meiner Mutter, die mir viel zu groß waren, aber so schöne hohe Absätze hatten, bis zur nächsten Ecke gegangen. Naja, du warst da erst 13. Und Tante Cécile, also du hast sie nicht mehr gekannt. Hier, komm, hier ist dein Kaffee. Tante Cécile, na, das ist schon lange her. Glaubst du, die Frauen haben sich geändert? Du willst du nicht schlafen gehen? Nee. Bitte mach mir ein richtiges Frühstück, ich nehme nur ein Bad. Ja, ich lasse es dir ein. Leg dich so lang. Ja, gleich. Hallo? 2. Polizeirevier? Ja, ist Inspektor Lognon da? Lognon hier, Maigret. Haben Sie in den Bars etwas herausbekommen? Nichts. Ja, dann können Sie, glaube ich, jetzt schlafen gehen. Wirklich nicht, aber... Na gut, wenn Sie wirklich nicht schlafen wollen, dann hole ich Sie in einer Stunde im Revier ab. Morgen. Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Ich hoffe, verschiedene Leute rufen jetzt schon am Quai an. Wir gehen jetzt zur Rue de Douai, Salon Irène. Dort wartet Lucas schon mit den Kleidern. Guten Morgen, Chef. Morgen, Lognon. Der Laden ist noch zu, die Klinke ist abgezogen. Hast du die Sachen? Dr. Paul hat sie mir selbst gegeben, ich habe auch seinen Bericht mit. Na, dann wecken wir mal jetzt Frau Irène. Das ist ein Laden, der spät schließt. Darum schläft sie jetzt noch. Ach, Sie kennen. Dann lass mir nicht die Scheibe ein. Was ist denn? Was willst du schon wieder von mir? Nicht ich, der Kommissar möchte Sie sprechen. Ach, der berühmte Herr Maigret selber. Na, treten Sie näher. Ich habe zwar nur Damenschneiderei, aber bitte. Bloß, Kinder, lasst mich meinen Kaffee weiter trinken, wenn ihr so früh hier einfallt. Komm, Lücker, pack die Sachen aus. Ja. Leg sie auf die Theke. Kennen Sie dieses Kleid? Natürlich. Das habe ich gestern Abend ausgeliehen. Wann? So kurz nach 9. Ich schließe ja nie vor 10 Uhr. Fast jeden Abend kommen Kundinnen, die in letzter Minute was brauchen. Die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Animierdamen, Kabarettkünstlerinnen und so. Ja. Und manche stehen erst abends um 8 auf und es fehlt ihnen immer was zum Anziehen. Strümpfe, ein Gürtel, ein Büstenhalter. Oder sie merken, dass ihr Kleid in der vorhergehenden Nacht einen Riss bekommen hat. Vivian, bring mir noch einen Kaffee. Ist das Ihr Mädchen? Mm-mm. Mein Schützling. Die ist auch mal eines Abends gekommen und dann geblieben. Um auf gestern Abend zurückzukommen. Ja, sie kam so... Kannten Sie sie? Ich hatte sie erst ein einziges Mal gesehen. Wann? Vor vielleicht einem Monat. Da hat sie sich das Kleid schon mal ausgeliehen. Ja, dasselbe. Ich verleihe nur sehr selten. Hatte sie Ihnen Namen und Adresse angegeben? Ich glaube, ich muss beim ersten Mal beides notiert haben. Deshalb habe ich es gestern gar nicht mehr verlangt. Ja, aber wie ich es gestern, als sie fort war, gesucht habe, da fand ich den Zettel nicht mehr. Vielleicht habe ich da später was anderes drauf notiert, ich weiß auch nicht. Erschienen Sie Ihnen anders als Ihre sonstigen Kundinnen? Zuerst kommt einem jede ganz anders vor, aber nach ein paar Monaten sind sie sich alle gleich. Also vor einem Monat hat sie das blaue Kleid schon einmal geliehen und dann? Und dann am nächsten Morgen, so gegen Mittag, zurückgebracht. Hat sie die Leihgebühr bezahlt? Ja. Und bis gestern Abend hatten Sie sie nicht wiedergesehen? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Es war kurz nach 9, als sie hereinkam und mich fragte, ob ich das Kleid noch hätte. Ich habe ihr gesagt, ja. Und darauf hat sie gesagt, diesmal könne sie mir nicht die Hinterlegungsgebühr bezahlen. Aber wenn ich nichts dagegen hätte, würde sie mir das Kleid da lassen, das sie gerade anhat. Hat sie sich hier umgezogen? Hm. Lucas besorgt inzwischen schon Packpapier für die anderen Sachen. Jawohl, schon. Soll ich Zeitung mitbringen, damit Sie das Foto... Nee, danke, habe ich schon. Also sie hat sich hier... Ja, sie hat sich hier umgezogen. Sie brauchte ja auch Schuhe und einen Mantel. Ich habe ein Samtcape gefunden, das ganz guten Mantel ersetzte. Wie wirkte sie? Wie jemand, der unbedingt ein Abendkleid und einen Mantel braucht. Ich habe ihr außerdem noch Schuhe, Strümpfe und eine silberne Handtasche gegeben. Was ist denn mit ihr? Haben Sie nicht die Zeitung gelesen? Ich bin doch eben erst aufgestanden, als Sie geklopft haben. Hier, sehen Sie sich das Foto an. Ist sie das? Ja. Und sie ist tot. Verwundert Sie das nicht? Mich wundert schon lange nichts mehr. Ist das Kleid hin? Nein, es ist nass geworden im Regen, aber nicht zerrissen. Ist doch immer das Gleiche. Nun möchten Sie wahrscheinlich, dass ich Ihnen die Kleidungsstücke gebe, die sie hier gelassen hat. He? Vivian, hol mal das Zeug. Da. Das Kleid hat sie bestimmt selbst gemacht, das kann man sehen. Bring auch ihren Mantel, Vivian. Billiges Zeug. Schuhe, Unterwäsche sind auch nicht mehr wert. Alles aus dem Warenhaus. Ach, Ihr Inspektor. Ich habe die Klinke noch nicht wieder reingesteckt. In Ihrer Handtasche ist nichts drin. Nein, sie hat ja umgepackt. Frau Irène, Lucas macht Bestandsaufnahme von den Sachen und wickle alles ein. Frau Irène. Eigentlich Kumar Elisabeth. Aber fürs Geschäft klingt Irène besser. Sie sagten doch, Sie hätten ja auch noch eine Handtasche geliehen. Ja, ich habe eine hübsche silberne Handtasche rausgesucht. Wissen Sie, so eine, die man am Kettchen ums Handgelenk trägt. Wie spät war es, als sie fortging? Na, das Anziehen hat fast eine Viertelstunde gedauert. So 9:30, denke ich. Hatte sie es eilig? Es sah so aus. Sie hat 2-3 Mal auf die Uhr gesehen. Auf Ihre Uhr? Nein, da, über der Theke, auf die Wanduhr. Hm. Als sie ging, regnete es. Hat sie ein Taxi genommen? Mm-mm, stand keins da. Sie ist zur Rue Blanche gegangen. Und Ihren Namen und Adresse haben Sie sich nicht geben lassen? Nein, weil ich mir eben einbildete, ich hätte den Zettel noch. Und wissen Sie, nützt auch gar nichts, sich die Adressen zu merken. Diese Mädchen, die wohnen meist möbliert und wechseln die Zimmer häufiger als ihre Unterwäsche. Ich meine, ich will gern noch suchen, wenn Ihnen viel dran liegt. Ja, ich bitte darum. Arbeitet der mit Ihnen zusammen? Sie meint mich. Er wird Ihnen allerlei über mich erzählen können. Aber er wird Ihnen auch sagen, dass ich seit Jahren nichts mehr mit der Polizei zu tun gehabt habe. Das stimmt doch, du. Das blaue Kleid bekommen Sie natürlich später wieder. Vorerst brauchen wir es noch. Schön, wie Sie wollen. Ich danke Ihnen. Wisst nicht, wofür. Morgen, die Herren. Sie hat im Gefängnis gesessen, 3 oder 4 Mal. Wegen Hehlerei? Ja, das letzte Mal vor 4 Jahren. Hat sie immer so eine Sklavin gehabt, wie diese stumme Vivian? Sie wechselt sie von Zeit zu Zeit. Schmeißt sie sie dann raus? Die Mädchen gehen von selber. Wissen Sie, vielleicht nutzt sie die Mädchen aus, vielleicht hat sie sie wirklich gern, vielleicht möchte sie sie davor bewahren, auf den Strich zu gehen. Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Na, jetzt schlafen Sie sich mal richtig aus, Lognon, und tun Sie was gegen Ihre Grippe. Wahrscheinlich werde ich Sie in der kommenden Nacht wieder brauchen. Rufen Sie mich im Büro an? Nein, in Ihrer Wohnung. Es wäre mir lieb, wenn Sie zu Hause bleiben. Adieu. Komm, Lukas, steig ein. Jetzt denkt der Pechvogel wieder, Sie schalten ihn aus. Zum Quai des Orfèvres. Dort wissen Sie jetzt bestimmt schon, wer das Mädchen ist. Nein, Chef, bestimmt nicht. Keine Telefonanrufe? Keine wegen des Mädchens. Aber das Bild war doch in sämtlichen Morgenzeitungen. Trotzdem, nichts. Und man erkennt sie ja auch nach dem Bild. Irene hat sie sofort erkannt. Vielleicht hat sie keine Angehörigen in Paris. Müssen wir abwarten. Ich wusste es ja. Das wird ein komplizierter Fall. Chef, ich hätte einen Vorschlag. Hm? Sie lachen mich sicher wieder aus, weil... Es hängt mit Fotografieren zusammen. Also ich finde, wir müssten das Mädchen fotografieren. Wieso, was meinst du? Wir suchen uns in irgendeiner Mannequin-Vermittlung ein Mädchen aus, das die Figur der Toten hat. Dann ziehen wir ihr die Sachen an, die eigenen und auch das Abendkleid von gestern Nacht und fotografieren sie. Auf dieses Foto kleben wir in einer Montage den Kopf der Toten, aber so retuschiert, dass sie wie eine Lebende aussieht. Ein Kollege vom Erkennungsdienst macht sowas fantastisch. Und dann haben wir Bilder von ihr, wie sie wirklich war. Was meinen Sie? Hm. Ja, ich meine noch gar nichts. Aber ich lache die auch nicht aus. Gut, mach das. Inzwischen, Torrance. Hallo, bitte Torrance, nimm dir das Foto von dem Mädchen, das heute Morgen in der Zeitung war. Lucas hat mir eben bessere versprochen. Und geh damit zur Fremdenpolizei. Sie sollen das Foto in den kleinen Hotels zeigen. Am besten fangen Sie im 19. und 28. Arrondissement damit an, verstehst du? Nein, wir wissen den Namen nicht. Wir wissen überhaupt nichts. Bitte geh du inzwischen in aller Heime für junge Mädchen und so. Wahrscheinlich wird es zu nichts führen, aber ich will keine Möglichkeit versäumen. Irgendwo in dieser Stadt muss sie doch gewohnt haben. Irgendwer muss sie doch kennen. Oder ob sie außerhalb von Paris gewohnt hat. Und nur die beiden Male hereingekommen ist, als sie dann das Abendkleid holte. Unwahrscheinlich. Denn außer ihrem selbstgemachten Kleid stammen ihre Sachen doch alle aus dem Warenhaus Lafayette. Trotzdem, wenn deine Fotos was geworden sind, heute Nachmittag, Chef. Dann schick sie nicht nur an die Zeitungen und an die Reviere, sondern an alle Dienststellen der Polizei in der Provinz. Noch was? Ja, ich habe immer noch den Bericht von Dr. Paul. Gib her. Ja, bleib dabei. Sie hat sich festgeklammert, ist geohrfeigt worden, dann in die Knie gegangen und dann erst... Vielleicht wollte man sie gar nicht umbringen. Was wollte man denn? Ihre Handtasche, die wir ja auch nicht haben. Eine silberne Abendtasche, die man an einem Kettchen ums Handgelenk trägt, hatte Irene gesagt. Vielleicht sah das reich aus. Ah, kaum. Lucas, mach jetzt deine Fotos. Ich gehe wirklich mal schlafen. Nachmittags bin ich wieder da. Sollen die anderen inzwischen was tun? Ja, sie sollen warten. Herr Maigret? Ist dort Kommissar Maigret? Ja, hallo? Ich gehe nicht schlafen. Ja, hallo, am Apparat. Ich höre, ja. Schick mir Janvier und geh zu deinen Fotos. Ich höre, wer ist dort? Ich weiß was. Was wissen Sie? Von dem jungen Mädchen, das ermordet worden ist. Das Mädchen von der Place Vintimille. Nun, reden Sie schon. Haben Sie sie gekannt? Ich weiß, wo sie wohnte. Wo denn? Wo denn? Rue de Clichy, 123. Wer sind Sie? Janvier, komm mit. Haben Sie was? Die Wohnung. Rue de Clichy 123. Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Wohnt hier eine Frau Cremieux? Im 2. Stock links. Wohnt sie allein? Oh, wie man es nimmt. Was heißt das? Soll ich ein Geheimnis draus machen? Gelegentlich vermietet sie ein Zimmer an ein junges Mädchen. Nur für kurze Zeit. Bei ihrem Charakter hält es keine lange aus. Sie würde lieber eine Dauermieterin haben gegen die Langeweile. Und als zusätzliche Einnahme zu ihrer Rente. Und damit das Finanzamt von der Einnahme nichts erfährt, meldet sie die Untermieterinnen nicht an. Und deswegen haben Sie die Polizei nicht benachrichtigt. Ich habe getan, was ich konnte. Wer will denn das kleine Bübchen nicht bald Ruhe geben? Aha, Sie waren das. Sie hat mir immer ein bisschen Geld abgegeben dafür, dass ich's Maul halte. Aber ich will ja auch nicht in Teufelsküche kommen. Sie werden sich doch erkenntlich zeigen, Herr Kommissar. Und die letzte Mieterin war? Die, wo das Bild heute in der Zeitung ist, die ermordet ist. Wie war sie? Das Mädchen? Das ist schwer zu sagen. Wenn sie an meiner Loge vorbeikam, dann nickte sie bloß, falls sie überhaupt daran dachte, aber gesprochen hat sie nie mit mir. Wohnte sie lange hier? Wenn ich mich recht erinnere, ist sie kurz vor einem Vierteljahr eingezogen, nur mit so einem kleinen blauen Koffer. Wie hieß sie? Frau Cremieux nannte sie Luise. Na, Post hat sie nie bekommen, solange sie hier wohnte. Deshalb kenne ich den Familiennamen nicht. Und ich habe ja immer so getan, als wüsste ich nichts von dem Vermieten. Das Mädchen war eine Nichte von Frau Cremieux, wenn mich jemand fragte. So wie die anderen vorher auch. Aber durch den Schlamassel, da kommt man ja nun womöglich alles raus und ich riskiere meine Stellung. Wenn Sie nicht ein gutes Wort für mich einlegen, Herr Kommissar. Wissen Sie, wo Luise gearbeitet hat? Nein. Kam sie zum Mittagessen nach Haus? Doch, Frau Cremieux erlaubte ihr nicht, in der Wohnung zu kochen. Wann ging sie morgens weg? Gegen 9 oder 9:30. Und wann kam sie zurück? Abends, manchmal 7, manchmal auch erst 10 oder 11. Ging sie viel aus? Oder besuchten Freunde oder Freundinnen sie? Das hat sie nie jemand besucht. Sie haben sie nie im Abendkleid gesehen? Na, wissen Sie, das war ein Mädchen, wie es sie zu Haufen gibt und ich habe kaum auf sie geachtet. Außerdem wusste ich von vornherein, dass das nicht lange dauern würde. Warum? Na, ich habe Ihnen doch schon gesagt, die Alte will zwar ein Zimmer vermieten, aber sie will nicht gestört werden dadurch. Na, da gibt es ja so viele alte Jungfern und Witwen in Paris, die auf solche Weise versuchen, jemanden zu finden, der ihr einsames Einerlei teilt. Aber sobald der sein eigenes Leben führen will, da gibt's Krach. Noch eine Frage. Sie haben das Foto gleich erkannt heute Morgen. Ich war nicht ganz sicher. Ist Frau Cremieux zu Ihnen gekommen? Na ja. Ja, sie hat mir gesagt, die Leute von der Polizei würden so gut bezahlt, dass ihnen nicht andere die Arbeit abnehmen sollten. Ich habe ja begriffen, was sie damit meinte. Aber länger als bis jetzt habe ich es dann einfach nicht ausgehalten. Wissen Sie, wenn der Wirt von all dem nichts erführe, aber... Jean-Vier, hast du deine Notizen gemacht? Ja, Chef. Dann gehen wir jetzt mal rauf zu Frau Cremieux. Sie können den Lift nehmen, so ist es nicht. Wer ist da? Frau Cremieux. Was wünschen Sie? Polizei. Einen Augenblick. Komisch, wir suchen noch immer das Opfer, noch gar nicht den Täter. Kommen Sie herein. Ich bin aber noch nicht mit dem Aufräumen fertig. Haben Sie einen Ausweis? Ja, bitte. Sie sind der Kommissar Maigret und dieser Herr? Inspektor Janvier. Mein Kollege. Wir haben viele gut bezahlte Leute bei der Polizei. Bitte setzen Sie sich. Was wünschen Sie? Es betrifft Ihre Mieterin. Ich habe keine Mieterin. Gelegentlich wohnt eine Nichte... Wir wissen Bescheid, Frau Cremieux. Worüber wissen Sie Bescheid? Über alles. Wir kommen nicht vom Finanzministerium und es geht uns nichts an, welche Einnahmen Sie angeben und welche nicht. Sie kennen hier das Foto und Sie kennen auch das Mädchen. Und sie hat ein paar Tage bei mir gewohnt. Ein paar Tage? Na, sagen wir ein paar Wochen. Sagen wir lieber 3 Monate, nicht wahr? Ach, soll das so lange... Was soll ich denn aufschreiben, falls Sie unter Eid aussehen? Ein Vierteljahr. In meinem Alter, wissen Sie, vergeht die Zeit so schnell. Wie heißt das Mädchen? Louise Laboine. Louise Laboine. Ist sie auf eine Annonce von Ihnen gekommen? Hat Ihnen die Concierge etwas davon gesagt? Darüber wollen wir jetzt nicht reden, Frau Cremieux. Verlieren wir bitte keine Zeit und beachten Sie, dass ich die Fragen stelle. Bitte? Ich bin ganz Ohr. Ist Luise Laboine auf eine Annonce von Ihnen gekommen? Sie hat mich angerufen und nach dem Preis gefragt. Ich habe ihn ihr genannt und sie meinte darauf, ob ich nicht etwas heruntergehen könnte. Ich habe gesagt, sie soll noch einmal vorbeikommen. Und Sie sind ihr mit dem Preis entgegengekommen. Warum? Weil ich mich immer breitschlagen lasse. Und sie war so besonders hübsch. Aber so ist es ja immer. Wenn Sie das Zimmer mieten, sind Sie alle demütig und rücksichtsvoll. Ich habe Sie also gefragt, ob sie abends viel ausginge, und sie hat das verneint. Wissen Sie, wo sie gearbeitet hat? Wohl in einem Büro, aber ich weiß nicht, in welchem. Sie gehörte zu den Verschlossenen, die, wenn sie sich einmal vorgenommen haben, nichts zu sagen... Sprach sie nicht mit Ihnen? Sie musste ja hier durch den Salon, um in ihr Zimmer zu gelangen. Und ich halte mich meist hier auf. Das sind alles echte Stücke hier, noch von meinem Mann. Ja, ich habe sie oft aufgefordert, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee mit mir zu trinken. Ein einziges Mal hat sie angenommen. Aber sie hat kaum 5 Sätze gesagt. Worüber haben Sie gesprochen? Ich habe alles Mögliche angefangen. Man will ja schließlich wissen, wer da bei einem wohnt. Also, ich wollte erfahren, wer sie war, wohin sie ging, wo sie bisher gelebt hatte. Ich habe aber nur gemerkt, dass sie den Süden kannte. Ich habe mit ihr über Nizza gesprochen, wo mein Mann und ich alljährlich 14 Tage verbrachten. Wo nahm sie ihre Mahlzeiten ein? Immer außerhalb. Der Brandgefahr wegen gestatte ich das Kochen im Zimmer nicht. Ich habe schließlich hier lauter antike Möbel, alles Erbstücke. War sie abends allein in ihrem Zimmer? Oft. Sie ging nur 2 oder 3 Mal die Woche aus. Zog sie sich dafür besonders an? Wie soll man sich besonders anziehen, wenn man nur ein Kleid und einen Mantel besitzt? Im letzten Monat ist ja dann auch das passiert, was ich schon hatte kommen sehen. Was hatten Sie kommen sehen? Dass sie eines Tages ihre Miete nicht würde bezahlen können. Sie hat mir noch 100 Francs angezahlt und mir den Rest für Ende der Woche versprochen. Und dann ist sie mir ausgewichen, aber ich habe ihr aufgelauert. Glauben Sie nicht, dass ich knauserig bin oder nur ans Geld denke. Ich brauche es wie jedermann. Nur wenn sie sich etwas entgegenkommender gezeigt hätte, wäre ich nicht ungeduldig geworden. Haben Sie ihr gekündigt? Vor 2 Tagen, am Tag, als sie verschwunden ist. Ich habe ihr gesagt, ich erwarte eine Verwandte zu Besuch und brauche das Zimmer. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat erwidert, gut. Würden Sie uns in ihr Zimmer führen? Kommst du mit, Janvier? Hast du alles? Ja, Chef. Soll ich im Zimmer gleich Bestandsaufnahme machen? Ist das hier noch alles so, wie sie es verlassen hat? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe nichts fortgenommen. Hier. Das ist alles. Kamm, Haarbürste, Maniküretui, Puderdose. Was ist das? Aspirin. Na, hier ist noch etwas Wäsche. Und ein elektrisches Bügeleisen. Da wusste ich's doch. Ich hatte sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier nicht waschen und nicht bügeln durfte. Jetzt weiß ich, warum sie sich abends immer einschloss und so lange im Badezimmer brauchte. Hier ist noch ein Morgenrock, Baumwolle. Und der kleine Koffer aus Segeltuch? Der gehört ihr, ist aber leer. Ach, das wissen Sie. Schließlich wurde sie mir ja verdächtig. Verdächtig? Hätte sie regelmäßig gearbeitet, hätte sie ihre Miete bezahlen können. Mir ist auch nie zuvor ein Mädchen begegnet, das nur ein einziges Kleid besaß. Ich kriegte auch nichts über Angehörige aus ihr heraus. Na, endlich habe ich gedacht, sie sei von zu Hause ausgerissen. Ihre Sprache verriet nicht, woher sie kam. Sie wirkte auch nicht, als ob sie vom Lande kam. Sie war nur so scheu. Aber ich glaube, sie hatte eine gute Kinderstube. Ein einziges Mal habe ich ein Foto bei ihr gesehen. Es stand einen Vormittag auf der Kommode. Ein echtes Vampirstück. Das Foto eines Mannes oder einer Frau? Eines Mannes, aber nicht das, was Sie denken. Das Foto war mindestens 15 Jahre alt, ganz vergilbt und eingerissen. Und der Mann darauf, der war doch schon mindestens 40. Wie sah er aus? Sehr gut, elegant, ein schöner Mann. Ich musste gleich an Nizza denken, weil er einen hellen Anzug trug und hinter ihm sah man auch eine Palme, wie sie in Nizza an der Straße stehen. Mein Seliger und ich fuhren... Sah der Mann Louise Labuan ähnlich? Jedes Jahr 14 Tage nach Nizza. Nein. Wenn er ihr Vater war, dann ist sie nach der Mutter geraten. Hast du alles? Ja, Chef. Soll ich es gleich mitnehmen? Ja, pack alles in den kleinen Koffer. Ich kann Ihnen schwören, das ist das letzte Mal, dass ich ein Zimmer vermietet habe. Glauben Sie, dass ich Scherereien kriege? Durch uns nicht. Und die Leute von der Steuer? Damit haben wir nichts zu tun. Der Inspektor Pechvogel wartet auf Sie, Chef. Sie meinen den Inspektor Lognon? Er soll reinkommen. Ruf die Brasserie Dauphine an. Bier? Kaffee, ich bin müde. Und Brote. Die haben jetzt einen prima Landschinken, Chef. Ich weiß, nimm den. Esse ich doch seit Jahren. Lognon, haben Sie was rausbekommen? Ich bin gekommen, Ihnen zu berichten. Ich habe da ein paar Zettel. Schießen Sie los, mein Lieber. Wir brauchen übrigens nicht mehr die Tote zu sagen. Sie heißt Luise Labouanne. Das wissen Sie schon. Ja, also, ich weiß jetzt, wo Sie hin wollte. Zu einer Hochzeitsfeier im Romeo, einem neuen Nachtlokal in der Rue Cumartin. Und wer heiratete dort? Ein gewisser Marco Santoni, der in Frankreich eine italienische Wermutfirma vertritt, und ein Fräulein Janine Armandieu aus Paris, ohne Beruf. Ein Taxichauffeur hat das Mädchen nach dem Foto wiedererkannt, auf dem sie das Abendkleid trägt. Diese Fotomontage ist übrigens beneidenswert gut. Wer hat denn... Lucas und ein Kollege vom Erkennungsdienst. Bitte weiter. Ja. Er sagt aus, dieses Mädchen sei um 11:45 aus dem Lokal gekommen. Er habe ihr Taxi zugerufen, aber sie sei zu Fuß gegangen Richtung Place Saint-Augustin. Unmittelbar hinter ihr ist ein Paar aus dem Lokal gekommen und in das Taxi gestiegen. Als der Chauffeur über die Place Augustin fuhr, hat er das Mädchen wieder gesehen. Sie sei schnell auf den Boulevard Haussmann zugegangen, als ob sie zu den Champs-Élysées wolle. Ja, und? Pardon, ich muss nur einen anderen Zettel. Ja, der Taxichauffeur hat seine Gäste abgesetzt und zu seiner Überraschung hat er das Mädchen noch einmal gesehen an der Ecke des Boulevard Haussmann und des Faubourg Saint-Honoré. Sie war immer noch unterwegs. Er hat auf seine Uhr gesehen, weil er wissen wollte, wie lange sie zu dem ganzen Weg gebraucht hatte. Es war schon fast eins. Fast eins. Um 2 ist Luise Labouanne ermordet worden. Und um 3 hat man sie auf der Place Vingt-Émile tot aufgefunden. Sie haben sehr gut gearbeitet, Lognon. Was man so als einfacher Revierinspektor... Ja, ich habe da noch einen Zettel. Ich habe nämlich den Mixer vom Romeo gesprochen. Er hat das Mädchen... Luise Labouanne. ...hereinkommen sehen. Sie ist ihm aufgefallen. Wieso? Weil ihr Abendkleid so schäbig war. Die Hochzeitsgesellschaft war nämlich sehr exklusiv. Echte Lebewelt. Hat der Mixer Sie angesprochen? Nein. Er hat gesehen, wie sie mit dem Geschäftsführer gesprochen hat. Und dann ist sie gleich durch die Tanzenden hindurch auf die Braut zugegangen, die sie offensichtlich kannte. Denn sie hat ihren Tänzer stehen lassen und hat etwa 10 Minuten mit dem Mädchen gesprochen, obwohl Santoni, ihr Bräutigam, zweimal sehr ungeduldig wurde. Haben Sie sich gezankt? Der Mixer sagt nein. Und den Geschäftsführer haben Sie nicht gesprochen? Er wohnt in der Rue Coulincourt, ganz oben. Und da sind Sie auch gewesen? Ja, man tut, was man... Ja, er hat mir die Aussagen des Barmixers nur bestätigt. Er hat das Mädchen gefragt, wen sie suche, und sie hat ihm geantwortet, sie sei eine Freundin der Braut und habe ihr nur etwas zu sagen. Und dann ist sie auch gleich zu Janine Armandieu hingegangen und hat mit ihr 10 Minuten gesprochen. Das war also Mitternacht. Na, die passt ja wohl nicht hierher. Wen suchen Sie, Mademoiselle? Aber die junge Frau tanzt gerade. Aber Janine, trefft euch doch morgen. Entschuldige mich noch einen Augenblick. Aber wirklich, die Gäste. Ich bin schon da, Liebste. Und um 11:45 verließ sie das Lokal. Taxi? Nein, denn nicht. Bitte schön, die Herrschaft. Um 1 sieht sie derselbe Chauffeur nochmal. Sie geht noch immer. Schnell und allein durch den Regen. Als ob sie es eilig hätte, ihrem Schicksal in die Arme zu laufen. Lucas, Chef. Ich habe eine Arbeit für dich. Du fährst zur Rue de Douai, Salon Irène, und gehst dann zu Fuß zur Rue Cumartin, Bar Romeo, und zeigst unterwegs in allen Bars und Cafés das Foto mit dem Abendkleid. In allen Bars und Cafés, zum Wohl. Versuch herauszukriegen, ob man das junge Mädchen zwischen 10 und Mitternacht gesehen hat. Verstehe. Wann hat sie nämlich getrunken? Vor 10 nicht. Das hätte Irène bemerkt. Im Romeo? Im Romeo auch nicht. Das hätten der Mixer und der Geschäftsführer Ihnen... Sie haben es mir ausdrücklich verneint. Tja, kann ich dann gehen, wenn Sie Lucas die Sache übertragen? Lieber Lognon, gehen Sie jetzt mal schlafen. Und denken Sie an Ihre Grippe. Sie sind genug herumgelaufen. Ruhen Sie sich aus. Das kann ich noch, wenn ich pensioniert werde. Wenn Sie erlauben, kümmere ich mich weiter. Sie kann ja auch zwischen 1 und 2 noch getrunken haben, nicht? Und wo ist das Hochzeitspaar Santoni? Leider in Florenz auf Hochzeitsreise. Da konnte ich nicht hinlaufen. Auf morgen, meine Herren. Entschuldigen Sie, Herr Maigret. Hier, Madame Irène. Sie wissen, Salon Irène. Ich habe den Zettel doch noch gefunden. Ja, mit dem Namen. Wissen Sie schon? Und die Adresse auch? Bitte? Nein, Rue de Clichy habe ich nicht dastehen. Moment mal. Ich habe notiert Rue de Ponthieu 78. 78, Rue de Ponthieu. Hier ist es schon. Ah. Sie sind auch von der Polizei, nicht wahr? Warum sagen Sie auch? Nur, weil gestern Abend schon jemand von der Polizei hier war. So ein kleiner, trauriger. Ich dachte im Augenblick, seine Frau sei ihm weggelaufen und er weine. Aber dann sah ich, dass er erkältet war. Der Pechvogel hat sie ihm doch keine Ruhe gelassen. Wie spät war es dann? Na, ungefähr 10 Uhr. Ich wollte mich gerade schlafen legen. Naja, man so den ganzen Tag auf den Beinen ist. Kommen Sie auch, wegen der gleichen Angelegenheit? Ich nehme an, er hat Sie über Luise Labuan verhört. Ja, und über Ihre Freundin Janine, die sich so toll verheiratet hat. Janine Armandieu, kennen Sie die auch? Aber die beiden haben ja hier zusammen gewohnt. Ja, setzen Sie sich nur, meine Herren. Danke. Entschuldigen Sie nur, wenn ich meine Kartoffeln inzwischen weiter schäle. Haben die beiden lange hier gewohnt? Ja, etwa 2 Jahre, bis vor 3 Monaten. Wie ich Ihrem Kollegen gestern schon gesagt habe, Fräulein Janine war die Inhaberin der Wohnung, denn sie zahlte die Miete. Und vor einem Vierteljahr sind sie beide ausgezogen? Ja, Fräulein Janine zuerst, ein paar Tage vor Ultimo. Das ist so komisch, das alles zweimal zu erzählen. Versuchen Sie es trotzdem. Naja, so eines Tages, da kam Fräulein Janine abends zu mir herein und sagte, ich hab satt, Frau Marcel. Diesmal mache ich wirklich Schluss. Womit Schluss? Na, mit Ihrer Freundin Luise. Ach, vertrugen Sie sich nicht? Ach, wissen Sie, was ich weiß? Das weiß ich ja nur von Fräulein Janine. Fräulein Luise kam nie zu einem Schwätzchen herein. In der ersten Zeit habe ich geglaubt, sie seien Schwestern, Cousinen oder so. Aber dann hat mir Fräulein Janine erzählt, sie hätten sich erst auf der Fahrt nach Paris im Zuge kennengelernt. Woher kamen denn die beiden? Na, Fräulein Janine kam aus Lyon und Fräulein Luise aus Nizza, glaube ich. Na, sehen Sie, wenn diese jungen Dinger nach Paris kommen, dann fühlen sie sich inmitten der Millionen Menschen verloren und wollen das damit verbergen, dass sie sich entweder aufspielen und große Reden schwingen oder dass sie sich in sich selbst verschließen. Ja, so war Fräulein Luise. Ich habe sie lange Zeit für hochmütig gehalten. Aber heute denke ich eher, dass sie schüchtern war. Fräulein Janine, die war mir von der anderen Art. Sie hatte vor nichts Angst. Fast jeden Abend ging sie aus. Und schon nach ein paar Wochen kam sie erst um 2 oder 3 Uhr morgens zurück. Und hat auch schon gelernt, wie man sich anzieht. Sie wohnte noch nicht 3 Monate hier, da hörte ich sie nachts mit einem Mann hinaufgehen. Na, das ging mich ja nichts an. Das Haus ist keine Familienpension. Hatte jeder der beiden ihr eigenes Zimmer? Ja. Trotzdem musste Luise alles hören. Und morgens musste sie warten, bis der Mann gegangen war, um sich anziehen oder in die Küche gehen zu können. Hat das zu Streit geführt? Das weiß ich nicht. In 2 Jahren passiert viel. Und es hat 22 Mieter hier im Hause. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die eine von den beiden ermordet worden wurde. Ach, entschuldigen Sie mich, ja? Wie gesagt, ich habe das alles gestern Ihrem kleinen traurigen Kollegen erzählt. Und der hat sich auch Notizen gemacht. So wie Sie, Herr... Lucas, Madame Lucas, das hier ist Kommissar Maigret. Oh, Herr Maigret. Na, dann wird der Fall wohl aufgeklärt werden, denke ich mir. Danke, aber dann helfen Sie mir noch ein bisschen. Ja, also wenn Sie meine Meinung hören wollen. Also Fräulein Janine, die wusste, was sie wollte. Sie ging nicht mit jedem Beliebigen aus. Die meisten Männer, die herkamen, die hatten einen Wagen, den ich morgens, wenn ich die Mülleimer hinaustrug, vor dem Haus stehen sah. Sie waren nicht unbedingt jung, sie waren aber auch nicht alt. Es ging dabei nicht allein um das Vergnügen. So in einem halben Jahr, da kannte sie die schicksten Restaurants in Paris in- und auswendig. Begleitete Ihre Freundin Sie nie? Nur, wenn sie ins Kino ging. Wie verbrachte denn Luise ihre Abende? Na, meistens blieb sie oben. Weit weg ging sie nie, als ob sie immer Angst hätte. Sie waren ja eigentlich gleichaltrig, aber Fräulein Luise wirkte eher wie ein kleines Mädchen. Ein sehr hübsches kleines Mädchen. Ja, und wie ging das nun mit den beiden? Na, einmal hat Fräulein Janine zu mir gesagt, ach, hätte ich doch in dem Zug geschlafen, statt mit ihr zu schwatzen. Aber ich bin sicher, dass es ihr am Anfang gar nicht so unlieb war, jemanden zu haben, mit dem sie sprechen konnte. Die meisten jungen Mädchen, die nach Paris kommen, um hier ihr Glück zu machen, die sind ja zu zweit. Aber allmählich, da begannen sie sich zu hassen. Wohl vor allem darum, weil Fräulein Luise sich nicht eingewöhnen konnte und es immer nur ein paar Wochen lang in einer Stellung aushielt. Warum warf man sie hinaus? Sie hatte keine gute Schulbildung. Wegen ihrer schlechten Rechtschreibung konnte sie nicht in einem Büro arbeiten. Wenn sie irgendwo als Verkäuferin unterkam, da passierte immer ein Missgeschick. Entweder wollte der Chef oder der Abteilungsleiter mit ihr schlafen. Nun, statt ihnen einfach zu verstehen zu geben, dass sie dafür nicht zu haben sei, da setzte sie sich aufs hohe Pferd, ohrfeigte sie oder lief weg und schlug die Tür hinter sich zu. Bitte. All das weiß ich nur von ihrer Freundin. Das Einzige, was ich selber beobachtet habe, war, dass Fräulein Luise meist keine Arbeit hatte und später fortging als gewöhnlich, um sich bei Firmen vorzustellen, die durch eine kleine Anzeige jemand suchten. Bekam Luise Post? Nee, ich habe sogar geglaubt, sie sei weise. Ihre Freundin hat mir dann erzählt, die Mutter lebe in Nizza, sei aber halb verrückt, lebe nur von der Spielbank und kümmere sich gar nicht um die Tochter. Ist es schon lange her, dass Janine Ihnen gegenüber den Wunsch äußerte, ihre Freundin loszuwerden? Komisch. Genau, das hat mich Ihr Kollege gestern auch gefragt. Ich habe noch darüber nachgedacht. Gestern ist es mir nicht eingefallen. Aber ich glaube, zum ersten Mal hat sie mir das vor einem Jahr gesagt. Sie hatten sich gezankt, sprachen wohl ein paar Tage kein Wort miteinander. Und Fräulein Janine sagte zu mir, wenn ich denke, dass ich meinen Vater verlassen habe, um frei zu sein, und mir nun dieses dumme Geschöpf aufgebürdet habe. Aber am nächsten Tag war sie dann sicher froh, die Kleine vorzufinden, wenn sie nach Hause kam. Es waren eben so die üblichen Ehekrächer. Die Herren sind doch wohl beide verheiratet. Hein? Und vor 3 Monaten ist Janine Arminieu ausgezogen. Ja. Sie hatte sich in der letzten Zeit großartig herausgemacht, trug die teuersten Kleider und verkehrte nur noch in ganz schicken Restaurants. Manchmal kam sie auch 2-3 Tage gar nicht nach Hause. Man schickte ihr immer Blumen und Konfekt. Na, und eines Abends, da kam sie in meine Loge und sagte, diesmal gehe ich für immer, Frau Marcel. Ich habe nichts gegen das Haus, aber ich kann nicht ewig mit diesem Mädchen zusammenwohnen. Ja, wollen Sie sich am Ende verheiraten, habe ich so im Scherz gefragt. Aber sie hat nicht darüber gelacht, sondern gesagt, nicht sofort. Wenn es soweit ist, dann werden Sie es in der Zeitung lesen. Sie hatte wohl da schon Herrn Santoni kennengelernt. Ich habe dann so gesagt, werden Sie mich denn zu Ihrer Hochzeit einladen? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, hat sie gesagt. Aber ich werde Ihnen ein hübsches Geschenk schicken. Hat sie es getan? Nur noch nicht, aber sie wird das wahrscheinlich noch tun. Jedenfalls hat sie ihr Ziel erreicht und verlebt jetzt ihre Flitterwochen in Italien. Aber um auf den Abend zurückzukommen, als sie mir sagte, sie hat mir gestanden, sie werde ausziehen, ohne ihrer Freundin etwas davon zu sagen und werde dafür sorgen, dass Luise sie nicht wiederfinden könne. Sonst hängt sie sich womöglich wieder an mich. Na, und so hat sie es dann auch gemacht. Als die Kleine gerade einmal weg war, ist sie mit ihren beiden Koffern auf und davon und hat nicht einmal mir ihre neue Adresse hinterlassen, um ganz sicher zu sein, dass Luise sie nicht verfolgen konnte. Haben Sie sie wiedergesehen? 3 oder 4 Mal hat sie nach Post gefragt. Na, für ein paar Tage war ja damals die Miete noch bezahlt. Aber am letzten Morgen ist Fräulein Luise zu mir gekommen und hat mir gesagt, sie müsse ausziehen. Ich sage das nicht jetzt nachträglich. Ich hatte wirklich Mitleid mit ihr. Sie weinte zwar nicht, aber ihre Lippen zitterten, als ich es mir sagte. Und ich spürte, wie verzweifelt sie war. Ihr ganzes Gepäck bestand aus einem kleinen blauen Koffer. Ich habe sie gefragt, wohin sie ziehe. Und sie hat mir gesagt, dass sie es selber noch nicht wisse. Ich habe ihr angeboten, wenn sie noch ein paar Tage bleiben wolle, bis ich einen neuen miete. Aber sie sagte, das sei sehr freundlich, aber sie möchte das lieber nicht. Tja, das war ganz sie. Ich habe ihr noch nachgeschaut, wie sie mit ihrem Koffer in der Hand davonging. Und als sie um die Straßenecke bog, hätte ich sie am liebsten zurückgerufen, um ihr etwas Geld zu geben. Ist sie auch noch mal hergekommen? Ja. Sie wollte die neue Adresse ihrer Freundin wissen. Ich muss ihr sagen, ich wüsste sie nicht. Ich wusste sie ja auch wirklich nicht. Aber sie hat es mir wohl nicht geglaubt. Wahrscheinlich wollte sie die Adresse, um sich mit ihr zu versöhnen oder um sie um Geld zu bitten. Und braucht ja nur ihre Kleidung anzusehen, um zu wissen, dass es ihr schlecht ging. Wann war sie das letzte Mal hier? Na, vor etwas mehr als einem Monat. Und da ist es eben passiert. Ich habe das auch gestern ihrem Kollegen erklärt. Ich hatte gerade die Zeitung gelesen. Sie lag noch da auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, habe ich zu ihr gesagt, aber hier in der Zeitung steht etwas über sie. Stand nämlich tatsächlich so etwas wie Marco Santoni ist jeden Abend die Maxime mit einem entzückenden Mannequin Janine Arminieu zusammen. Lucas, vor einem Monat. Verstanden, Chef. Vor einem Monat hat sie sich im Salon Irene das blaue Abendkleid zum ersten Mal geliehen. Aber sie hat Fräulein Janine nicht getroffen. Die war ein paar Tage später hier. Und als ich sie danach gefragt habe, hat sie gelacht. Wir essen oft im Maxine, aber doch nicht jeden Abend. Außerdem bezweifle ich, dass man Luise überhaupt hereingelassen hätte. Haben Sie das alles dem Inspektor erzählt, der gestern Abend hier war? Ja, vielleicht nicht so ausführlich. Es ist mir eben vieles erst wieder eingefallen. Haben Sie ihm sonst nichts gesagt? Ach, einen Augenblick, müssen Sie mich entschuldigen, das Wasser kocht. Was sagst du zu Pechvogel, Lücker? Der will sich Schachmatt setzen, Chef, in den Rang ablaufen. Ihm gegönnt, aber er kann doch wenigstens telefonieren. Ach, bitte geh mal nebenan in die Kneipe und ruf bei ihm zu Hause an. Ja. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich war gestern in Ihrem Auftrag in so vielen Bars und Kneipen, von der Rue de Douai bis zur Bar Romeo, dass ich bei dem bloßen Wort wieder betrunken werde. Was so schlimm? Ich spüre jede Haarspitze. Die kleine Louise hat nur in einer Bar gesessen und nur 3 Grogs getrunken. Und sie hatte doch schon genug Mut, ins Romeo zu gehen. Also hab du jetzt Mut und geh mit deinem Kater telefonieren. Alles gut, Chef. Frau Pechvogel wird angerufen. Entschuldigen Sie. Ja, wissen Sie, ich frage mich seit gestern Abend, ob das nicht alles durch meine Schuld passiert ist. Wenn diese Mädchen nicht aus allem ein Geheimnis machten, dann wäre alles so viel einfacher. Was wollen Sie damit sagen? Also, vor 14 Tagen, vielleicht ist auch schon etwas länger her, da war ein Mann bei mir und hat mich gefragt, ob hier eine Louise Labouin wohne. Nein, habe ich gesagt, die ist schon vor 2,5 Monaten ausgezogen und ich weiß ihre neue Adresse nicht. Was für ein Mann war das? Ein Ausländer. Nach seinem Akzent hielt ich ihn für einen Amerikaner oder Engländer. Nicht sehr sympathisch, wenn Sie mich fragen. Aber man kann sich ja an einem Menschen täuschen. Was hat er gesagt, als Sie die Adresse nicht wussten? Na, er hat mich gefragt, ob Sie wohl manchmal noch herkommen. Und als ich ihm sagte, das könne schon sein, hat er mich um Papier und Bleistift gebeten und hat einen Brief geschrieben. Und den hat er Ihnen dagelassen? Ja. Aber 2 Tage später ist Fräulein Janine zu mir gekommen und hat mir ganz aufgeregt erzählt, jetzt ist es soweit, Sie werden bald von mir in den Zeitungen lesen. Sie hatte Einkäufe gemacht und eine Menge kleine Pakete am Arm aus den elegantesten Geschäften. Ich habe ihr von dem Brief an Louise und von dem Mann erzählt. Und da hat sie gesagt, geben Sie doch den Brief am besten mir. Wie ich Louise kenne, wird sie zu mir kommen, sobald sie meine Adresse aus der Zeitung erfährt. Ich habe erst gezögert. Und dann haben Sie ihr den Brief gegeben? Ja. Sie hat ihn in die Handtasche gesteckt und dann ist sie gegangen und hat mir noch zurückgerufen, Sie werden jetzt bald Ihr Geschenk bekommen, Frau Marcel. Ist das alles, was Sie dem Inspektor gestern gesagt haben? Ich glaube ja. Ich wüsste nicht, was ich ihm sonst noch gesagt haben könnte. Und Louise war nicht nochmal hier? Nein. Sie wusste also nicht, dass Ihre Ex-Freundin einen Brief für Sie hatte? Also durch mich wenigstens hat sie es nicht erfahren. Sie machen einen so besorgten Eindruck. Was hat denn der Inspektor gesagt, als Sie ihm das alles erzählt haben? Er hat sich bei mir bedankt und ist dann die Straße nach rechts gegangen. Aha. Na, das werde ich dann also jetzt auch machen. Ich danke Ihnen sehr. Straße nach rechts. Seine Frau war ganz biestig und sagte, Herr Maigret müsste ja schließlich wissen, wo er ihr armen Mann herumhetze bei seiner Erkältung. Er ist jedenfalls auch heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Dann ruft das zweite Revier an. Habe ich schon gemacht, Chef. Die wissen nichts von ihm, seit er gestern auf dem Quai des Orfèvres war. Verdammt, ich gönn's ihm doch, wenn er eine Spur findet. Aber er kann's doch melden, wie alle anderen. Wie finden Sie das mit dem Mädchen, Chef? Meinst du Louise? Ja. Das ist für mich wie mit den fotografischen Platten, die man in den Entwickler legt. Nicht? Vor 3 Tagen hat sie für uns noch gar nicht existiert. Dann war sie ein blassblauer Fleck auf dem Gehsteig der Place Vintimille und dann irgendeine nackte Leiche auf dem Marmortisch von Dr. Paul. Jetzt hat sie einen Namen und wird langsam ein richtiges Bild. Hübsch gesagt, Lücker. Aber für mich sieht das anders aus. Seit 2 Tagen suchen wir das Mädchen. Jetzt suchen wir auch noch Inspektor Lognon. Und dabei steckt irgendwo einer, der das junge Mädchen ermordet und dann zur Place Vintimille gebracht hat. Nein, Chef, bestimmt nicht. Ich war ja die ganze Zeit da. Inspektor Pechvogel hat nicht angerufen. Einer soll für alle Fälle die Bahnhöfe anrufen und feststellen, ob Lognon nicht weggefahren ist. Ist gut, Chef. Und wie ist das? Gehen Sie zum Mittagessen nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich muss ja warten auf das Gespräch aus Florenz. Hallo, Zentrale. Hallo, macht mal etwas Dampf. Macht doch das Ding da raus. Macht mal etwas Dampf hinter das Gespräch mit Florenz. Habt ihr das Hotel raus? Wo? Na also, dann her mit dem Grand Hotel. Grande Hotel Firenze. Pronto chi parla? Parigi, Polizia. Sì, sì, sì, signor Maigret. Signora Santoni, sì, sì. Attenda un attimo. Signora Santoni. Signora Santoni, per favore. Signora Santoni, per favore. Signora Santoni? Ja, bitte. Signora, scusi se la disturbo. Telefono di Parigi. Ja, zum Donnerwetter, was ist nun schon wieder? Und gerade beim Essen. Mio marito, scusi. Ich kann ja nichts dafür. Warte, ich gehe mit. Ich werde gleich erst mal selbst mit dem Mann sprechen. Si, si, Signor. Santoni hier. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen würden, was das alles zu bedeuten hat. Marco Santoni, ja. Gestern Nacht hat man uns geweckt, weil die Pariser Polizei angeblich eine dringende Auskunft. Heute stören sie uns beim Essen. Ja, Maigret, ich habe verstanden. Na und? Das erklärt mir noch lange nicht, was meine Frau... Liebling, bitte reg dich nicht auf. Ja, ja, das hat uns der Mann gestern auch gesagt. Es geht um die ermordete Freundin. Aber ist das ein Grund, uns hier zu stören? Wie? Ja, ganz recht, der verfluchte Brief. Aber das hat doch meine Frau schon alles erzählt. Warum muss man denn da zweimal gestört werden? Alles, was sie wusste, hat sie schon dem Inspektor gestern Nacht erzählt. Wie? Er ist verschwunden? Na, gibt's denn das auch? Bitte, Liebling, lass mich doch. Na schön, ich übergebe meiner Frau. Aber ich hoffe, Sie lassen uns danach in Ruhe und verhindern, dass Ihr Name in diesem Zusammenhang in die Zeitung kommt. Janine, bitte, du hast ja gehört. Du wirst alles nochmal sagen müssen. Ja, bitte? Ja, ich habe den Brief damals an mich genommen. Leider. Nein, an meinem Hochzeitsabend hatte ich ihn natürlich nicht bei mir. Ich ahnte ja nicht, dass Louise kommen würde. Natürlich, sie kam. Nein, nicht wegen des Briefes. Sie wusste ja gar nicht, dass ich... Nein, lieber Gott, sie wollte etwas Geld haben. Sie hat mir gesagt, sie habe keinen zu mehr und ihre Wirtin habe ihr gekündigt und es bleibe ihr nur noch übrig, sich das Leben zu nehmen. Ja, dem Sinn nach. So direkt hat sie das nicht gesagt. Bei Louise war immer alles etwas unklar. Ja, ich habe ihr 3.000 oder 4.000 Francscheine gegeben. Dann habe ich ihr von dem Brief erzählt. Ich habe ihr gesagt, was drin stand, ja. Ich hatte ihn gelesen. Nein, nicht aus Neugier, ob sie mir es nun glauben oder nicht. Ich habe ihn gar nicht aufgemacht. Marco hat ihn in meine Handtasche gefunden. Also bitte, Janine, wirklich, das gehört nicht. Blink, es ist besser, ich sage alles. Die kriegen es doch heraus. Hallo? Er hat ihn gefunden. Ich habe ihm die Geschichte erzählt und er hat sie mir nicht geglaubt. Und darauf habe ich zu ihm gesagt, dann mach du ihn doch auf, du wirst ja selbst sehen. Also Janine. Marco, es ist wirklich besser, wenn ich alles sage. Also bitte, dann, ich warte im Restaurant. Danke dir, Blink. Ja, hallo? Ich weiß den Brief nicht Wort für Wort. Er war sehr schlecht geschrieben und in sehr schlechtem Französisch. Aber ungefähr stand drin, ich muss Sie dringend sprechen im Auftrag Ihres Vaters. Fragen Sie in der Pickwick-Bar in der Rue de Toile nach Fred. Das bin ich. Wenn ich nicht dort bin, wird der Barmann Ihnen sagen, wo Sie mich finden können. Es ist wichtig für Sie. So dem Sinn nach. Und dann noch ein Nachsatz. Bringen Sie unbedingt Ihre Identitätskarte mit. Sowohl der Barmann wie ich werden Sie verlangen. Warum werden Sie dann schon begreifen? Ja. Nein, mehr nicht. Das habe ich alles Louise gesagt. Sie hat es erst wohl nicht verstanden, aber dann ist sie ja gleich losgegangen. Nein, nichts mehr. Erst als ich hier ankam und zufällig eine französische Zeitung überflog, las ich, dass sie ermordet worden ist. In die Pickwick-Bar? Na, das ist doch wohl anzunehmen. Also ich wäre an ihrer Stelle auch hingegangen. Nein, der Brief muss noch bei meinen Sachen im Hotel Washington sein. Glauben Sie, dass er der Grund zu ihrem Tod ist? Ach, wie schrecklich. Nie, nein. Sie hat manchmal von ihrer Mutter erzählt, die halb irre sein muss und nur von und für die Spielbank lebt. Aber niemals von ihrem Vater. Nur einmal habe ich zufällig eine Fotografie gesehen von einem sehr gut aussehenden Mann Mitte 40. Aber die Fotografie war schon sehr alt, mindestens 15 Jahre. Und da hat sie gesagt, mein Vater. Aber kein Wort mehr. Ich wollte wissen, was er ist und wo er... Nichts. Nichts aus ihr herauszubringen. So war sie eben. Nein, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Bitte? Wahrscheinlich heute in einer Woche. Ja? Mit meinem Mann. Vorerst wieder Hotel Washington und dann ziehen wir nach Neuilly. Bitte sehr. Mir scheint, wir haben jetzt L'Oignon-Spur wiedergefunden. Kennst du die Pickwick-Bar? Vorbeigekommen bin ich schon. Ein winziges Lokal unter einer altmodischen Laterne. Hineingegangen bin ich nicht. Hast du Hunger, oder? Na, ich komme jetzt. Jean, noch nichts von L'Oignon? Noch nichts, Chef. Janvier telefoniert noch mit den Bahnhöfen. Wenn L'Oignon anruft, kannst du mich in der Pickwick-Bar der Rue de l'Étoile erreichen, Lucas. Ja? Steck einen Revolver ein. Albert Falconi. Ah, sieh mal wieder, Kommissar. Na, du hast jetzt eine Bar, wie? Nach dem letzten Mal, ihr zieht einen zur Sesshaftigkeit. Na, dann mal los, zwei Pernod, wenn du welchen hast. Wann war L'Oignon hier? Kenn ich nicht. Inspektor Pechvogel. Ach so. Gestern Abend so um 11 hab mich auf die Uhr gesehen. Wo hast du ihn hingeschickt? Nirgendwo hin. Was hast du ihm gesagt? Ich habe nur auf seine Fragen geantwortet. Zwei Pernod. Hast du die Kleine wiedererkannt, als du am Dienstag die Zeitung gelesen hast? Wie viele Gäste waren hier, als sie am Montagabend hereinkamen? Es war ganz hübsch voll. War es zwischen 12 und 1? Eher 1. Hattest du sie schon mal gesehen? Nein, das war das erste Mal. Was hat sie gemacht? Sie hat sich gesetzt. Wo? Dort, wo Sie jetzt sitzen. Es war der einzige freie Platz in der Nähe der Tür. Hm. Was hat sie getrunken? Ein Martini. Hm. hat sie gleich einen Martini bestellt. Als ich sie gefragt habe, was sie nehme. Und dann? Dann hat sie eine Weile nichts gesagt. Hatte sie eine Handtasche bei sich? Die hatte sie auf die Theke gelegt, eine Silbertasche. Hatte dir Lognon diese Fragen schon gestellt? Nicht in der gleichen Reihenfolge. Also erzähl weiter. Ich möchte lieber antworten. Hat sie dich gefragt, ob du einen Brief für sie hättest? Hast du ihn ihr gegeben? Ich habe ihre Identitätskarte verlangt. Warum? Weil man mir gesagt hat, ich solle das tun. Wer hat das gesagt? Der Mann. Fred. Ja. Kennst du seinen Familiennamen? Oh, in den Bars nennen die Leute selten ihren Familiennamen. Es kommt drauf an, in welchen Bars. Sprach er Französisch? Für einen Amerikaner ziemlich gut. Was für ein Typ war er? Das wissen Sie doch wohl besser als ich. Nur sag schon. Ich hatte den Eindruck, dass er eine Reihe von Jahren im Kittchen gesessen hat. War er Montag hier, als die Kleine kam? Nein, nein, er hatte Paris schon 5 oder 6 Tage vorher verlassen. War er viel hier? Jeden Tag. Sprach er mit dir? Oh, manchmal. Von sich? Ach, von diesem und jenem. Hat er dir nicht gesagt, was in dem Umschlag war? Nein, nur, dass es wichtig sei. Hatte er dir das junge Mädchen beschrieben, das kommen würde? Nein, er hat mir nur gesagt, ich solle ihre Identitätskarte prüfen. Mhm. Das hast du getan und ihr den Brief gegeben. Hat sie ihn in der Bar gelesen? Sie ist hinuntergegangen. Aha. Was ist unten? Die Telefonzelle und die Toiletten. Glaubst du, dass sie hinuntergegangen ist, um dort den Brief zu lesen? Nehm es an. Hm. Hat sie ihre Handtasche mitgenommen? Ja. Wie wirkte sie, als sie wieder raufkam? Weniger deprimiert als vorher. Was hat sie dann gemacht? Sie hat sich wieder an die Theke gesetzt. Hat sie noch einen Martini bestellt? Nein, sie nicht. Ein Gast. Was für ein Gast? Ein großer Kerl mit einer Narbe im Gesicht, den ich nicht kenne. Hm. Wann kam er zum ersten Mal in deine Bar? Ungefähr zur gleichen Zeit wie Fred. Ich hatte das Gefühl, dass er Fred verfolgte. Hat sie das Glas angenommen, das er spendiert hat? Sie hat mich angesehen, als ob sie mich um Rat fragen wollte. Man merkte an, dass es nicht gewöhnt war. Also ich habe einfach 2 Martini eingegossen und ihr und ihm hingestellt. Hm. Sind sie zusammen weggegangen? Ich glaube, ich habe das Brummen eines Autos gehört. Der besitzt so einen alten grauen Humpkasten. Ist das alles, was du Lognon gesagt hast? Nein, er hat mir noch andere Fragen gestellt. Was für Fragen? Zum Beispiel, ob ich wüsste, wo der Mann mit der Narbe wohnt. Ich habe gesagt, nein. Dann, ob ich keine Ahnung hätte, wohin er gegangen sein könnte. Und weiter? Also, da ich es dem Pechvogel schon gesagt habe, kann ich es Ihnen ja auch sagen. Am Tag zuvor, da hat der Mann mich gefragt, wie man am besten nach Brüssel komme. Ich habe ihm geraten, über Saint-Denis und Compiègne zu fahren und dann... Ist das alles? Nein. Vielleicht eine Stunde, bevor das Mädchen kam, da hat er mich noch einmal wegen Brüssel gefragt, wo man dort am besten wohne. Ich habe ihm geantwortet, ich stieg immer im Palast gegenüber dem Nordbahnhof ab. Wie spät war es, als du das zu Lognon gesagt hast? Oh. Fast 1 Uhr. Ja, bei ihm hat es länger gedauert, weil ich die Gäste bedienen musste. Hast du einen Fahrplan? Nein. Der Inspektor ist hinuntergegangen, um den Bahnhof anzurufen. In der Nacht fuhr kein Zug mehr. Der erste fuhr 5:30 Uhr morgens. Was glaubst du, hat er von 1 bis 5 Uhr morgens gemacht? Da führen Sie die Untersuchung oder ich? Bin ich für Inspektor Pechvogel verantwortlich? Du wirst ja nicht frech, verstehst du? Lucas, geh doch einmal hinunter und ruf das Palace in Brüssel aus. Ja. Frag, ob er dort ist. Vielleicht wartet er immer noch auf den Mann mit der Narbe. Alles gut, Chef. Wohin führt die Tür hinter dir im Spiegel? Im Wirtschaftsraum. Noch einen Perno? Hm. Also entschuldigen Sie, ich muss jetzt die Theke und das Regal sauber machen. Lognon, sag mal, Palatschef, wollen Sie ihn sprechen? Ist nicht nötig. Sag ihm, er kann zurückkommen. Was? Er kann zurückkommen. Na schön. Was guckst du denn so blöd, Albert? Los, zieh dich an. Hä? Ich hab gesagt, zieh dich an. Wir werden zum Quai des Orfèvres fahren. Oder willst du mit Gewalt abgeführt werden? Chef, Achtung! Scheiße. Wer ist der Kerl? War der die ganze Zeit im Wirtschaftsraum? Wer ist das? Er ist tot. Ich habe ein bisschen zu gut geschossen. Pardon. Danke, Luca. Wer ist das? Der Mann mit der Narbe, Bianchi. Siehst du? Einmal erwischt's alle. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Dumme Panik von dem Kerl. Wieso haben Sie es erraten, Kommissar? Ich hab's nicht erraten. Ich hab's sofort gewusst. Leg ihm Handschellen an, Lüker. Ja. Weißt du, Albert, deine Geschichte ist auf den ersten Blick vollkommen, etwas zu vollkommen. Ich hätte sie geglaubt, wenn ich das Mädchen nicht gekannt hätte. Sie kannten sie? Ja, ich habe sie schließlich recht gut kennengelernt. Sie war ein Mädchen, das keiner haben wollte. Ihre Mutter nicht, ihre Freundin nicht, ihre Wirtin nicht. Ein Mädchen wie sie ist zu schüchtern, um sich gleich an die Theke zu setzen, wie du erzählt hast. Weil sie spürte, dass alle sie ansahen und gleich erkannten, dass er ein billiges Fähnchen trug. Also ist sie wohl einfach an der Wand stehen geblieben. Selbst wenn sie sich aber gesetzt hätte, hat sie keinen Martini bestellt. Sie hat nichts getrunken, das gebe ich zu. Schon gar keinen Martini. Die Autopsie hat ergeben, dass sie Alkohol im Magen hatte. Sie hat sich nämlich Mut angetrunken, ehe sie zu dir kam. Aber wir haben die Zeitung nicht gesagt, dass es Rum war. Martini wird aber aus Gin und Wermut gemixt. Sie ist auch nicht in den Keller gegangen. Niemals hätte sie sich hin und zurück durch mehr als 20 Gäste gedrängelt, die sie alle anstarrten und mehr oder weniger betrunken waren, nur um einen Brief zu lesen, den sie eine halbe Stunde später unbelästigt zu Hause hätte lesen können. Hast du überhaupt einen Brief gegeben? Ja. Einen leeren Umschlag? Ja. Wann hast du den richtigen Brief geöffnet? Als ich sicher war, dass Fred weg war. Und dann habe ich mit Bianchi gemeinsame Sache gemacht. In dem Brief vermachte ihr Vater, der in Sing Sing saß und mit dem es zu Ende ging, eine große Tüte voll Dollars, die bei einem polnischen Schuster in New York, ich komme an den Namen nicht. Doch. Na schön, er heißt Lukaschek. Bei Lukaschek in Verwahrung lagen. Sie sollte hinüberfahren, sich ausweisen und würde das Geld erhalten. Da wollte sie Bianchi auch gar nicht ermorden. Denn er hat es doch wohl allein gemacht. Ja, ich blieb ja hier im Laden, als er ihr nachfuhr. Nein. Der wollte sie nicht ermorden. Er wollte ihr nur die Handtasche nehmen, um an die Identitätskarte zu kommen. Dann hätte er mit dem Ausweis seine Freundin rübergeschickt, das Geld holen. Also, der hat die Handtasche gepackt, ohne zu wissen, dass sie an einer Kette am Handgelenk des Mädchens hing. Sie ist in die Knie gegangen, als er sah, dass sie schreien wollte, hat er sie ins Gesicht geschlagen. Sie scheint sich an ihn geklammert und versucht zu haben, um Hilfe zu schreien. Und da hat er einen Schraubenschlüssel aus der Tasche gezogen. Wenn Frau Irene der Kleinen zufällig eine andere Handtasche geliehen hätte, ohne Kettchen, lebte sie noch. Ob sie gewusst hat, dass sie einen Vater in Sing Sing hatte? Die Sache mit Brüssel hast du nur erfunden, um Lognon auf eine falsche Spur zu locken. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Der Pechvogel hat sich davon blenden lassen. Technisch hat er keinen Fehler begangen. Er war mir sogar meist einen Schritt voraus, aber er kannte das Mädchen nicht. Drum ist er an der entscheidenden Stelle falsch gelaufen. Lucas, ruf den Kay an, sie sollen den Toten abholen und Albert abführen. Hm. Übrigens, was machen die vier Pernod? Geschäftsunkosten. Kommt nicht in Frage. Hier, Rest für dich. Besten Dank.